SOS lebt mit dir, da kann ich anzisch, lauerst. To the greed, the winning cause it pleases God, the losing cause, but it eases me.